Kundgabe 6379. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.10.1955. Begehren der Wahrheit garantiert Wahrheit. Ihr nehmet voll bewusst mein Wort entgegen, so wie ihr euch mir öffnet, indem ihr es hören wollet. Wenn ihr lauschet, was ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, euch sagen will. Wenn ihr glaubet, dass ich selbst euch ansprechen will und nun auf mein Wort wartet. Und dann könnet ihr auch dessen gewiss sein, dass ich zu euch spreche, dass euch vollste Wahrheit zuströmt, dass eure Gedanken sowohl als auch das Ohr eurer Seele nun gelenkt und geschärft werden und nichts anderes als reinste Wahrheit annehmen, dass ihr also ein klares Empfinden habt dafür, was ihr annehmen oder ablehnen dürfet. Euer Wille, mich selbst zu hören, garantiert euch auch ein wahrheitsgemäßes Geistesgut, das euch gedanklich oder durch das innere Wort übermittelt wird. Immer aber muss euch gesagt werden, dass ihr wahrheitsverlangend sein müsset. Durch dieses Verlangen nach der Wahrheit bestimmt ihr selbst auch den Geber der Wahrheit, während ihr sonst sehr leicht dem euch ausliefert, der eure Gedanken verwirren möchte. Wenn ihr selbst euch schon eine bestimmte Meinung gebildet habt und nun erwartet, dass euch Bestätigung dessen wird. Und wenn diese Meinung der Wahrheit entspricht, ist es gut. Und sie wird auch ihre Bestätigung erfahren bei ernstem Willen zur Wahrheit. Ist aber euer Denken irrig und ihr wollet daran festhalten, dann gebt ihr durch euer Verlangen schon meinem Gegner das Recht, auf euch einzuwirken. Und dann dürfet ihr nicht glauben, von mir angesprochen worden zu sein. Ihr müsstet sehr kritisch gegen euch selbst vorgehen. Ihr müsstet euch ganz ernstlich fragen, ob es euch auch wirklich um die reine Wahrheit geht. Und darum ist jeder in euch auftauchende Zweifel gut, niemals aber eine gewisse Selbstsicherheit, in der Wahrheit zu stehen. Denn dem Fragenden kann Antwort gegeben werden. Schwerlich aber kann der Mensch belehrt werden, der keine Belehrung mehr nötig zu haben glaubt. Ihr alle dürfet mich vernehmen. Euch allen gebe ich Antwort auf eure Fragen. Euch allen vermittle ich die reine Wahrheit, wenn ihr nur diese aus ganzem Herzen begehret. Aber ich kann nicht eure Gedanken zwingen, denn es steht euch frei, welchen Weg diese nehmen. Gibt es aber eine bessere Zusicherung für euch, als dass ihr euch mir selbst anvertrauen könnet, dass ihr in jeder Zweifelsfrage nur mich um Aufklärung anzugehen brauchet, um eine wahrheitsgemäße Lösung zu erfahren? Ich bin die ewige Wahrheit selbst. Ihr kommt zum Urquell der Wahrheit, wenn ihr zu mir kommt. Dann aber machet euch zuvor frei von allen gedanklichem Ballast. Kommet mit leerem Herzen und lasset dieses füllen mit meiner Liebe. Kommt frei von jedem Gedankengut, von eigenen Meinungen und verlanget nur, mich selbst zu hören. Und ihr werdet mich hören und von mir in der Wahrheit unterrichtet werden. Mein Gegner nützet seine Macht sehr aus. Er hat Helfer und Helfershelfer, die alle eifrig bemüht sind, irriges Gedankengut den Menschen einzuflößen. Und diese nehmen solches weit lieber an als reine Wahrheit, weil sie selbst noch dunklen Geistes sind, als Folge ihrer verlorenen Erkenntnis. Der Mensch selbst aber hat ein ganz sicheres Mittel, doch in den Besitz der Wahrheit zu gelangen, wenn er zu mir kommt und mich darum bittet. Und so er ernstlich die Wahrheit begehrt, lässet er auch alles bisherige Geistesgut oder Wissen zurück. Und dann kann er überreich bedacht werden, und jegliche Dunkelheit wird von ihm weichen. Denn das Licht der Wahrheit leuchtet strahlend in die Dunkelheit. und der Mensch soll alles mit Bedacht annehmen, was ihm dargeboten wird von Seiten der Mitmenschen. Denn er soll sich stets fragen, woher jenen das Wissen kam. Er soll nicht ungeprüft auf den Ausgang ein Wissen annehmen, weil jeder Mensch irren kann und auch irren wird, dem ich selbst nicht die Wahrheit vermittelt habe. Denn jeder muss zu mir selbst kommen, der die Wahrheit begehrt. Und erst, wenn er sich auf mich selbst als Quell seines Wissens berufen kann, ist ihm Glauben zu schenken. Und dennoch will ich auch von ihm selbst angegangen werden um die Wahrheit. Und ich werde wahrlich dessen Geist schärfen, so dass er klar erkennt, dass er Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden vermag. Kommet zu mir, wenn ihr die Wahrheit begehret, und ich selbst werde sie euch geben, denn ich spreche wahrlich zu jedem, der mich zu hören begehrt. Amen.